Nachrichten aus Nienburg und dem Landkreis. Schulinspektion an der Realschule Langendamm, Weihnachtsmarkt in Holtdorf und HSG Nienburg holt zweiten Saisonsieg. Im Studio Philipp Kessler. Kürzlich hat an der Realschule Langendamm eine Schulinspektion stattgefunden. Beurteilt wurden insgesamt 21 Bereiche. Dazu fanden Unterrichtsbeobachtungen sowie Gespräche mit Schulleitern und Eltern statt. Das Ergebnis ergab eine Bewertung von sehr gut. Im Bereich der Unterrichtsqualität sowie der Unterstützung der Schülerinnen und Schüler wurde ein besonders hoher Standard bescheinigt. Der Heimatverein und der Ortsrat Holtdorf planen für den 12. Dezember einen Weihnachtsmarkt. Dieser soll rund um das Voglershaus an der Ferdener Landstraße stattfinden. Viele örtliche Vereine haben bereits bestätigt, diesen aktiv zu unterstützen. Nachdem es lange in Holtdorf keinen Weihnachtsmarkt gegeben hatte, könnte diese Tradition nun wieder aufleben, so Ortsbürgermeisterin Cornelia Feske. Wir wollen sehen, wie es läuft, wie es ankommt. Wenn es natürlich gut ankommt und gut läuft, könnten wir uns das vorstellen, nächstes Jahr wieder zu machen oder alle 2 Jahre. Ich habe mich sehr gefreut über die Resonanz. Viele engagierte, aktive Holtdorfer, wie gut das in den Vereinen ankommt, was die Vereine zum Teil übernehmen. Also ein ganz rundes Programm. Morgen findet um 16 Uhr die öffentliche Sitzung des Ausschusses für Soziales, Gesundheit und Senioren im Kreishaus in Nienburg statt. Unter anderem wird über die Situation der Flüchtlinge im Landkreis gesprochen. Eine Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner wird ebenfalls stattfinden. Und wir kommen zum Sport und zum Handball. Am 4. Spieltag der Oberliga kann die HSG Nienburg den 1. auswärts und somit den 2. Saisonsieg verbuchen. In einer mehr als engen Partie trug der Handballgott am gestrigen Sonntag schwarz-rot und sorgte für den 34:33 Endstand. HSG-Coach Dirk Pauling war nach dem Spiel dementsprechend erleichtert. Wir sind natürlich überglücklich, dass wir das Spiel gewonnen haben. Das haben wir uns hart erkämpft, erarbeitet und vielleicht am Ende ein bisschen Glück gehabt, aber da zählt manchmal auch nur das Ergebnis. Das nächste Punktspiel steht dann für die HSG Nienburg erst in 14 Tagen an. Nächste Woche hat die HSG spielfrei. Soweit das Aktuelle aus Nienburg und der Region.